Erster Rehabeam begab sich nach Sichem, weil sich dort das ganze Volk Israel versammelt hatte, um ihn offiziell zum König zu ernennen. Zweiter als Jerobeam, der Sohn Nebats, davon hörte, kehrte er sofort aus Ägypten zurück, wohin er vor König Salomo geflohen war. Dritter, die Israeliten schickten Boten zu Jerobeam und ließen ihn rufen, damit er gemeinsam mit der ganzen Gemeinde zu Rehabeam sprechen konnte. Vierter, sie sagten zu ihm, dein Vater hat uns eine sehr schwere Last auferlegt, aber wenn du unseren Dienst erleichterst, werden wir dir treu dienen. Fünfter, Rehabeam antwortete ihnen, dass sie sich für 3 Tage zurückziehen und danach wieder zu ihm kommen sollten, woraufhin das Volk ging. Sechster, danach beriet sich König Rehabeam mit den älteren Männern, die schon seinem Vater Salomo gedient hatten, und fragte sie nach ihrer Meinung. Siebter, sie rieten ihm, dem Volk heute entgegenzukommen und ihnen eine freundliche Antwort zu geben, damit sie ihm für immer dienen würden. Achter, er ignorierte jedoch den Rat der Älteren und suchte stattdessen das Gespräch mit den jungen Männern, mit denen er gemeinsam aufgewachsen war. Neunter, er fragte sie, was ratet ihr mir, wie ich diesem Volk antworten soll, das eine Erleichterung der Lasten fordert. Zehn. Die jungen Männer antworteten ihm, er solle dem Volk sagen, dass er viel mächtiger und strenger sei als sein Vater Salomo. Elfter, er sollte ihnen drohen, mein Vater hat euch eine schwere Last gegeben, aber ich werde sie noch schwerer machen und euch härter bestrafen. 12. Am dritten Tag kamen Jerobeam und das ganze Volk wieder zu Rehabeam, genau wie der König es ihnen zuvor befohlen hatte. 13. Der König gab dem Volk jedoch eine sehr harte Antwort, weil er nicht auf den klugen Rat der älteren Männer hören wollte. 14. Er sprach zu ihnen so, wie die jungen Männer es ihm geraten hatten, und drohte ihnen mit noch härterer Arbeit und strengeren Strafen. 15. Der König hörte also nicht auf das Volk, denn Gott hatte es so bestimmt, damit sich seine Vorhersage an Jerobeam erfüllen konnte. 16. Als die Israeliten merkten, dass der König nicht auf sie hörte, sagten sie sich von der Familie Davids los und kehrten heim. 17. Rehabeam blieb deshalb nur noch König über die Israeliten, die in den verschiedenen Städten des Gebiets von Juda wohnten. 18. Als Rehabeam den Beamten Adoniram zu ihnen schickte, wurde dieser vom Volk gesteinigt, woraufhin der König schnell mit seinem Wagen nach Jerusalem floh. 19. So trennte sich Israel vom Haus Davids, und dieser Zustand der Spaltung hält bis zum heutigen Tag an. 20. Sobald das Volk hörte, dass Jerobeam zurück war, machten sie ihn zum König über ganz Israel, sodass nur der Stamm Juda David treu blieb. 21. In Jerusalem versammelte Rehabeam 180.000 erfahrene Soldaten aus Juda und Benjamin, um gegen Israel zu kämpfen und sein Königtum zurückzugewinnen. 22. Aber das Wort Gottes erging an den Propheten Schemaja und gab ihm eine wichtige Botschaft für den König und das ganze Volk. 23. Er sollte Rehabeam und den Stämmen Juda und Benjamin sagen, dass sie nicht gegen ihre eigenen Brüder in den Krieg ziehen dürften. 24. Gott befahl ihnen, nach Hause zu gehen, weil diese Spaltung sein Wille war, und das Volk gehorchte diesem Befehl und zog ab. 25. Jerobeam baute danach die Stadt Sichem im Gebirge Ephraim aus, um dort zu wohnen, und befestigte später auch die Stadt Pnuel. 26. Jerobeam machte sich jedoch Sorgen, dass die Herrschaft über das Land irgendwann wieder an die Familie Davids zurückfallen könnte. 27. Er befürchtete, dass das Volk ihn töten würde, wenn sie weiterhin zum Opfern in den Tempel nach Jerusalem im Gebiet Judas reisten. 28. Deshalb ließ der König 2 goldene Kälber anfertigen und sagte zum Volk, dass der Weg nach Jerusalem zu weit für sie sei. 29. Er stellte eines der goldenen Kälber in der Stadt Bethel auf und das andere brachte er in den Norden nach den 30. Diese Tat wurde zu einer großen Sünde für das Volk, weil sie nun zu diesen Götzenbildern reisten, um sie anzubeten. 31. Jerobeam baute außerdem Tempel auf den Hügeln und ernannte Priester aus dem einfachen Volk, die keine Nachkommen von Levi waren. 32. Er führte ein neues Fest im 8. Monat ein und opferte in Bethel auf dem Altar, den er für die Kälber gebaut hatte. 33. Am 15. Tag des 8. Monats opferte er auf dem Altar in Bethel und feierte ein Fest, das er sich selbst ausgedacht hatte.